Nightshocks Records, Shimp One, aka Samel. Das neue Album, lang erwartet, zieht's euch rein, damit hat keiner gerechnet, Alter. Wah! Geht's richtig los und die Spannung steigt. Alle sagen zu mir, Junge, mach dich bereit. Doch bei mir geht nix, ich fange an zu schwitzen. Bin völlig aufgeregt und kann schon nicht mehr sitzen. Ich werde nur nervöser, hör Stimmen vor der Bühne. Am liebsten würde ich weg, egal ob Norden oder Süden. Doch das geht jetzt nicht und ich bin angespannt. Am besten ich steck den ganzen Laden hier in Brand. Doch kein Feuerzeug bei mir, nicht mal ein Streichholz. Und ich kann nicht mehr weg, sonst verliere ich meinen Stolz. Also stell ich mich zitternd hinter den Vorhang. Bin völlig von der Bahn und lebe meine Sorgen. Fällt. Ich bin perplex, ich schau mich um. Jetzt wird gerappt. Hallo, hier ist Samel, ich bin einer von vielen Rappern hier in Deutschland, mehr kann ich nicht bieten. Doch ohne große Mühe fang ich jetzt mal an. Endlich wieder da und jetzt bin ich dran. Back to the roots. Ja. Yeah. Jetzt kann kommen, was will. Jetzt bin ich mittendrin. Ah, einer von vier. Ja. Yeah. Okay.